Transparenz für die Ohren. Ende 2015 begrüße ich alle zur heutigen wunderbaren Sitzung des Team Trollgev. Jetzt gucken wir mal. Ich habe ja leider mein Versprechen nicht ganz gehalten. Also ich habe ein Musterpad angelegt, allerdings jetzt doch etwas sehr kurzfristig. Das bedeutet, dass wir jetzt auf das Pad, das jetzt halt verlinkt ist, und das Pad, das logischerweise auch letzte Woche schon für diese Woche feststand, noch ein altes Pad ist. Dementsprechend glaube ich, dass wir heute noch einmal so halb nach dem alten Schema vorgehen. Ich euch dann bei Gelegenheit noch mal kurz das neue Pad zeige. Es hat sich eigentlich eh kaum was geändert. Und dann einfach wir ändern das dann im Musterpad von der Konfiguration her, und ab nächste Woche haben wir dann das normale Pad, also das neue normale Pad. Wollen wir das gleich machen? Weil dann muss ich das noch kurz raussuchen und meinen Redefluss unterbrechen. Muss, glaube ich, nicht sein. Dann machen wir das gleich so. Dann schauen wir mal kurz. Organisatorisches, business as usual. Wir gehen also direkt im More in Richtung Freiheitsserver, da ich nicht glaube, dass sich bei den Formalia heute irgendwas anders verhalten würde. Also Protokollmoderation und Aufzeichnung wie immer. Laufende Projekte, Freiheitsserver. Gibt es da was Neues? Das scheint mir so, als wäre das dasselbe wie letzte Woche, oder ist das einfach nur meine falsche Lesart? Ja, so wie ich das jetzt lese, hat sich das Webseitenteam letzte Woche getroffen. Ich werde den Slash mal ansprechen, dass das nächste Mal mit reinkommt. Wunderbar. So, dann gucken wir in die Themenwochen rein. Da haben wir jetzt halt die Abstimmung im Pad gehabt. Die ist jetzt ich gucke gerade das erste Mal drauf, muss ich zugeben. Ich finde sie gerade etwas unübersichtlich. Kann jemand, der das vielleicht bereits zusammengezählt und ausgewertet hat, sowie dafür zuständig ist, in Klammern Michael Pernd oder Olaf, Klammer zu, an dieser Stelle übernehmen? Ja, kann ich gern machen. Ich habe gerade die Punkte mal überflogen. Im Moment liegt das BGE als Thema für die zweite Themenwoche in Führung. Ich denke aber, dass im Laufe des Abends sich der eine oder andere vielleicht noch einträgt, weil es fehlen ja noch Stimmen. Ich mache mal eine Zwischenrechnung. Das wäre lieb. Da komme ich da gleich nochmal in ein, zwei Punkten drauf zurück, wenn ich Zahlen habe. Das ist toll. So, Hamana. Ja, hier, da steht immer was drin, bitte vom Themenwochen-Orga-Team. Michael, willst du einfach gleich nochmal übernehmen? Oder bezieht sich das nur auf das Abstimmungsverfahren? Nee, ich sehe gerade, das ist eigentlich relativ... Das war nur die Erläuterung für das Abstimmungsverfahren. Gut, dann, Freiheitsserver steht doppelt im Pad, das muss ich mir gleich mal anschauen, wie das passiert ist. Der Wahlkampf Baden-Württemberg, da übergebe ich an Color of the Sun, nehme ich an. Ja, hallo. In Baden-Württemberg ist es so, wir haben mittlerweile über 50 Wahlkreise aufgestellt, aber es ist nach wie vor so, dass wir personell es nicht schaffen, alle Unterstützerunterschriften selber zu sammeln. Ich bin so circa zweimal die Woche auch nach dem Geschäft unterwegs und an den Wochenenden. Nächste Woche bekommen wir hier schon die erste Unterstützung aus NRW. Vielen Dank dafür an den Axel, der heute leider nicht hier ist. Aber wir brauchen natürlich weitere Unterstützung. Die Saarländer, den Jörg möchte ich mal fragen, ob ihr auch alternativ nach Karlsruhe gehen könnt, weil Mannheim leider noch nicht aufgestellt ist. Den Bayern möchte ich sagen, Schwäbisch Hall warte ich noch auf die Formulare. Da mussten wir die AV wiederholen. Dann können die Ansbacher in Schwäbisch Hall sammeln und Aalen wird am Wochenende aufgestellt. Wir brauchen aber weiterhin Leute, auch wenn an Nikolaus NRW mit einer ganzen Crew auch runterkommt. Da muss ich auch noch Unterkünfte organisieren. Unterkünfte für bis zu 6 Leute, die spontan runterkommen, sind vorhanden hier und in Göppingen. Wenn mehr Leute kommen, dann muss ich von hier aus ein bisschen die Drähte, die drahtlosen Drähte heiß glühen lassen, um dann noch ein paar Unterkünfte zu organisieren. Zur Not geht das sogar bei uns in der Landesgeschäftsstelle. Da bin ich gerade mal so frei, da ich meinen Namen gehört habe. Wann braucht ihr die Unterstützung? Also Karlsruhe, die könnt ihr eigentlich schon gleich unterstützen, weil die sind aufgestellt, die sind am Sammeln, vor allem Bretten und Baden-Baden. Baden-Baden ist ein Problembezirk. Die brauchen Hilfe. Mannheim und Heidelberg, die Ecke, da ist leider noch nicht aufgestellt. Da wolltet ihr ja sammeln, aber da muss ich euch sagen, leider, da habe ich jetzt auch noch vom LV keine Nachricht, wann da aufgestellt wird. Aber für euch ist ja die Karlsruher Ecke, denke ich mal, genauso günstig, oder? Das ist ein Stück weiter weg, aber das kann man machen, ja. Also am besten eine kurze Mail schicken, was und wo und wann und wie und wer Kontakt ist, und dann gucke ich, dass ich das intern hier bespreche. Okidoki, deine Mailadresse brauche ich kurz. Das wäre dann info@jaweiler.com, alles zusammen ohne H. Oder Jörg, oder jörg.aweiler@piratenpartei-saarland.de. Okidoki. Prima. Sehr gut, gibt es dazu weitere Fragen? Scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich mal direkt rüber an Rheinland-Pfalz. Ja, schönen guten Abend. Ich denke, ich bin zu hören. Bei uns sind halt auch die Unterschriften jetzt erstmal Hauptthema. Da läuft es auch schleppender an, wie wir gedacht haben. Die Direktkandidaten müssen für ihre Unterschriften halt immer, ich sage jetzt einfach in Anführungsstrichen, selbst sorgen mit ihren Verbänden vor Ort. Und für das Land benötigen wir halt auch 2040. Und ich denke, da müssen wir uns noch ein bisschen auf die Hinterbeine stellen, um das hinzukriegen, da wir uns als Termin, die eigentlich genau heute in einem Monat gesetzt haben, wo die Unterschriften, glaube ich, da sein sollten. Mal sehen, ich werde da jetzt wöchentlich was zu sagen. Ansonsten ja, kann ich nur, wie unten in 111 steht, auf das nächste länderübergreifende Wahlkampf-Mumble hinweisen, was diesmal wohl leider, weil mehrere Leute nicht da sein werden, ich werde nicht da sein, der Murkis-Pirat ist nicht da, vielleicht aufgrund der Aktualität von manchen Sachen, zum Beispiel des übergreifenden Wahlkampfspots, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir einen anderen Termin machen würden. Erkläre ich aber dann vor Ort und schreibe das nächste Woche hier rein. Das war's erstmal. Alles klar, noch Fragen nach Rheinland-Pfalz? Scheint nicht so. Dann, ich gucke nochmal kurz wegen Zwischenergebnis. Auf Platz 1 steht aktuell mit 17 Punkten das BGE. Platz 2 haben wir Flucht, Migration, Demografie mit 12 Punkten und Platz 3 knapp dahinter Abbau der Freiheitsrechte, konzernkonforme Demokratie, Netzneutralität mit 11 Punkten. Genau, soweit der Zwischenstand. Ich weiß nicht, gibt es... Ach ja, okay, ich sehe gerade, Deadline ist der Beginn der Sitzung am Dienstag, den 17.11. Das heißt, wir können das tatsächlich auch bereits als Endergebnis dann verkünden. Ja, gut, dann ist das wohl so. Also, Michael, damit habt ihr ein Mandat und ein Thema für die zweite Themenwoche. B. Ja, ich habe es gehört. Ich wäre jetzt nicht so streng gewesen wie du, aber das Votum ist ja eindeutig. Also, du bist da letzten Endes der Boss bei dem Projekt. Also, wenn du willst, können wir auch nochmal bis 21 Uhr warten. Aber, also, es sollte sich jetzt bis 21 Uhr dass die schon nochmal komplett drehen, können wir dann überlegen, was wir machen. Spielen dann Tiebreaker oder so. Aber okay, lassen wir sie mal auf, einfach aus Spannungsgründen. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass 5 Punkte Vorsprung hier schon relatives deutliches Ergebnis oder Endergebnis schon sind. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Jetzt muss ich dich aber doch korrigieren. Ich bin hier nicht Boss, wir sind ein Team und eigentlich machen wir das alle zusammen in der Partei. Ja, du hast schon recht, aber in dem Fall, also du bist fürs Projekt verantwortlich und ich bin hier nur der Moderator. Also ich bin auf gar keinen Fall der das zu entscheiden hat. Also eher noch du, so meine ich das. Wir kommen zum Wahlkampf MacPom, damit denke ich. MacPom sage ich schon, Sachsen-Anhalt. Ja, Sachsen-Anhalt, da steht nochmal das Wahlkampf-Mumble drin. Das ist ja, glaube ich, dasselbe, das Enervigo auch schon angesprochen hat. Gibt es da noch weitere Informationen, Infos, Beiträge? Scheint nicht so zu sein. Wir gucken weiter zu... Haben wir noch Politikberichte? Ich gebe an Astrid. Ja, Hallöle. Ich habe, ja, das habe ich letztes Mal schon gesagt, dass ich den Bericht vom Team, vom Themenbeauftragten-Treffen geschrieben habe. Ich war dann jetzt am Sonntag noch im Marina-Mumble und habe dazu auch einen kleinen Bericht geschrieben. Ansonsten ist hier nicht großartig viel los gewesen, weil ich schlicht krank bin. Ja, und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir haben so als Bundesvorstand gesagt, wenn man nicht irgendwo mal das eine oder andere tut, was Spaß macht, dann grämt man sich im Moment einfach zu Tode. Deswegen haben wir eine kleine, so eine kleine Weihnachtsgeschichte angeleiert. Sprich, wir haben einen Pad aufgemacht, reingeschrieben, hier schreibt unsere Weihnachtsgeschichte. Steht auch im Vorstandsportal mit drin. Wer Lust hat, kann sich beteiligen. Weihnachtsfeier ist dann am 15. Dezember im Rahmen der Marina Bamberg. Sehr gut. Fragen an den Bund? Ja, ich hätte einen Punkt. Und zwar haben wir gestern ja schon gesprochen über Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien. Das würde ich gerne kurz thematisieren heute. Ich hoffe, vielleicht guckst du, wo es am besten reinpasst. Würde ich gerne noch ein paar Bemerkungen zu machen. Also ich würde es nach den Themenbeauftragtenberichten dran nehmen, also schon folgend dem neuen Protokoll. Das war das Wort, das mir gerade nicht eingefallen ist. Dann wäre es da dran. Es ist natürlich nicht dein Themenbereich, aber ich glaube, so päpstlich müssen wir hier auf gar keinen Fall sein. Also würde ich sagen, machen wir dann mal nach den Themenbeauftragten. Davor nehme ich mir noch kurz 2 Minuten, zeige euch das neue Pad, frage euch, wie es euch gefällt und dann schauen wir, wie wir es implementieren und danach können wir darüber noch reden. Und wenn wir jetzt schon diesen genauen Punkt vor Augen haben, dann haben wir damit umso mehr einen Grund, uns jetzt ordentlich zu beeilen. Ich überspringe mal die Analysen und Kommentare der anderen Parteien, einfach auch, weil im neuen Pad das eigentlich da schon nicht mehr drin ist, und gehe direkt weiter zu Bavü. Ist da wer da? Ja. Jawohl, dann spreche du. Jupp. Ich habe aber jetzt keine aktuellen Informationen vom Wahlkampfteam. Wir treffen uns allerdings wieder jetzt diesen Donnerstag um 19.30 Uhr. Okay. Du bist gar nicht im Landesverband, im Landesvorstand von Baden-Württemberg, oder? Nein. Ich habe das Problem, dass der immer parallel jede zweite Woche zusammen mit dem Team KolGF ist. Ja, das Problem kennen wir auch schon länger hier. Aber gut, da muss ich mir auch mal irgendwas überlegen. Naja, dann gucken wir weiter. Dingens hier, Bayern. Olaf ist ja heute gar nicht da, weil im Pad nur drin steht, tut viele Dinge. Ja, Olaf ist heute nicht da, der hat keine Zeit. Gudi, Berlin. Haunet. Brandenburg, da gebe ich an den Thomas. Ja, guten Abend. Auf 2 Dinge möchte ich hinweisen. Einerseits ist ja am 29.11. in Glückstadt in Schleswig-Holstein eine Bürgermeisterstichwahl und da hat der Pirat Dr. Siegfried Hansen wohl sehr gute Chancen, gewählt zu werden. Allerdings ist deren Wahlkampfkasse recht leer und die bitten um Hilfe dabei. Ein Regionalverband, Dahme oder Spree, war schon bei uns großzügig mit 200 Euro und gestern hat der Landesvorstand im Namen des Landesverbandes auch nachgezogen und auch noch 300 Euro zur Verfügung gestellt. Weitere Nachahmung ist dringend anempfohlen. Wir sind ein kleiner Landesverband, wir haben schon recht viel gezahlt, andere könnten auch was tun. Und zum Zweiten, wir haben gestern im Landesvorstand eine von der Basis erarbeitete Resolution zum Umgang mit Geflüchteten als Vorstandsmeinung verabschiedet und die ist verlinkt und die soll dann auch später noch vom Landesparteitag verabschiedet werden. Sehr gut, ich danke dir. Gibt es weitere Fragen nach Baden-Württemberg? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir gucken weiter. Bremen. Scheint nicht da zu sein. Hamburg. Scheint auch nicht da zu sein. Hessen. Ist der Alex heute da? Auch nicht. Heute fehlen wirklich die ganzen üblichen Verdächtigen. Mecklenburg-Vorpommern. Da steht was drin. Der Dennis Klüver. Ist der da? Okay, gut. Der ist nicht da. Dann was haben wir drin? Wir haben 2 Links drin. Ich weiß jetzt nicht, was dahinter steckt, aber Themenwoche Meinungsfindung, da geht es um die Themenwoche und ja genau, die Enthüllung des Landtagswahlprogramms läuft ebenfalls. Nein, ich bin nicht von dem gesprochen. Klauenhaft. Ich habe gerade gesehen, Alex, du bist gerade reingekommen. Kannst du schon sprechen? Willst du sprechen? Ich bin gerade vom Shopping heimgekommen. Ich fahre gerade den Rechner hoch. Gib mir noch 3 Minuten. Überhaupt kein Problem. So, Niedersachsen. Der Thomas Lansko vertritt den Mario. Ja, nach wie vor nichts Besonderes, bis auf die Tatsache, wir haben ja letzte Woche mal so eine kleine Analyse gemacht des Koalitionsvertrages hinsichtlich der Haltung zur Vorratsdatenspeicherung und den Aussagen in den Wahlkampfprogrammen von SPD und Grünen und haben dabei festgestellt, dass sie beide versprochen haben, dass sie VDS eigentlich ablehnen und wohl so, wie es Freiheitsfuhr berichtet hat, dennoch im Bundesrat dafür gestimmt haben. Naja, und momentan, wie es der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, findet kein Fußballspiel in Hannover statt. Eine angebliche Bombendrohung hat das Ganze zur Absage gebracht. Das verfolge ich jetzt hier parallel und werde dann mal wahrscheinlich wieder einen kleinen Blogbeitrag für die Homepage schreiben. Denn das Ganze riecht doch ganz so wie die Tatsache, dass auch der Karnevalsumzug in Braunschweig ja im Frühjahr dieses Jahres grundlos wegen einer vorgeblichen Bombenwarnung abgesagt wurde. Das bleibt spannend. Ich bin durch. Okay, wir gehen weiter zu Nordrhein-Westfalen. Der Manfred Schrammler oder jemand anders aus dem Lager? Scheint heute auch nicht der Fall zu sein. Dann der Enervigo für Rheinland-Pfalz ist wieder dran. Ja, kurz, Sonntag haben wir wieder ein Real-Life-Treffen zum Wahlkampf. Wir hatten vor 2 Wochen eins, das relativ erfolgreich war. Diesmal ist es in Mainz in der LGS. Wer also Interesse hat, ich sage einfach mal Hessen etc., kann gerne vorbeischauen. Es wird aber gearbeitet und nicht nur, ich sage einfach mal, es wird nicht diskutiert großartig, sondern es gibt wieder 2 Themen. Der erste Thema ist unsere Wahlkampfkampagne. Das zweite Thema ist der Wahlkampfslot oder der Wahlkampfspot. Wo wir noch dran arbeiten, dann ja, bei uns auch das Problem wie in Baden-Württemberg ein bisschen, habe ich eben schon gesagt, sind die Unterstützungsunterschriften, die wir auch weiter benötigen und auch da ist Hilfe gerne gesehen. Das ansonsten gibt es halt den normalen Fu. Das war es auch von mir. Okay, Fragen nach Rheinland-Pfalz? Scheint nicht so zu sein. Dann gebe ich weiter an Jörg Aweiler für Saarland. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Wir hatten jetzt am Wochenende, also am Sonntag, die Landesvorstandswahl. Der Vorsitzende ist wieder im Amt bestätigt worden. Es gab keinen Gegenkandidaten. Das habe ich auch in den Details habe ich schon ins Pad geschrieben. Ich bin wieder in den Landesvorstand reingewählt worden, diesmal als politischer Geschäftsführer, was mich sehr gefreut hat. Und darüber hinaus haben wir dann noch ein paar Programmpunkte verabschiedet, unter anderem das WGB als allgemein, als Absichtserklärung, als Leitantrag. Und auch darüber hinaus im speziellen Testregionen im Saarland einzuführen, flächendeckend. Dann gab es noch einen Antrag zum G9, dass wir uns dafür aussprechen, dass es wieder zurückgeht zu von G8 zu G9. Und diverse andere Sachen, wie der Sportunterricht ausgelegt wird und Religionsunterricht und so weiter. Aber das ist dann alles in der Pressemitteilung, die ich verlinkt habe, dann nachzulesen. Ja, das ist es aus dem Saarland. Sehr gut. Weitere Fragen an Saarland? Und ich denke dann für dich erstmal nochmal einen nachträglichen Glückwunsch zur Wahl. Vielen Dank. Keine Frage, aber ein herzliches Dankeschön dafür, dass ihr diesen BGE-Antrag beschlossen habt. Damit sind es ja schon 2 Landesverbände, die etwas derartiges drin haben. Und das macht es mir möglicherweise dann auch leichter, im Frühjahr einen entsprechenden Antrag bei uns ins Wahlprogramm reinzubringen. Haben wir gerne gemacht. Zustimmung, das war auch sehr, sehr gut. Also ich denke, es ist im Moment wirklich die Zeit, um dieses Thema noch stärker nach vorne zu bringen. So, dann Moment, ich hätte noch kurz selber eine Frage. Kurz, Jörg, könntest du den Link zu dem Antrag, mal aus Interesse gefragt, noch mal kurz ins Pad mit reinpacken? Und dann, Solskin, du wolltest auch was. Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlichen Glückwunsch an dich, Jörg. Und ich mache hier Dinge nebenher. Habe ich das richtig erstmal vielen Dank. Dass sich die Testregion jetzt auf das, oder Modellregion auf das BGE bezog? Oder in welchem Kontext war diese Modellregion? Genau, also wir haben also 2 Anträge eingebracht, die von Rheinland-Pfalz auch, glaube ich, auf den Weg gebracht worden sind in der Form. Die haben wir ein bisschen angepasst. Also das eine war einfach die klare Absichtserklärung, dass wir zum BGE stehen und dass wir das auch entwickeln wollen, also als allgemeiner Antrag. Und dann im Konkreten, dass wir uns aussprechen für Testregionen und zwar auch da speziell, da war es, also das hat sich modular aufgebaut. Ging es eigentlich darum, dass wir sagen, in diesen Bereichen oder in diesen Kreisen, wo Optionskunden, also wo die Entscheidungsgewalt auch auf Kreisebene liegt, vorhanden sind, da wollen wir ansetzen und sagen, ja, da haben wir Gestaltungsmöglichkeiten, da könnten wir eventuell die Hartz-IV-Leistungen umwidmen zu einem bedingungslosen Grundeinkommen zu einer Testregion. Also es bezieht sich also aufs BGE. Okay, gut, dann weitere Fragen noch in Sala? Noch zu dir, ich würde den Link raussuchen und ins Bett schreiben. Das ist wunderbar, ich danke dir sehr. Okay, gut, ich höre keine weiteren Fragen, dann springen wir gleich direkt weiter zu Sachsen, wo wir einen neuen, ein neues Mitglied der Runde haben, nämlich den Marc Neiss, den einfach nur Marc, der meines Wissens der 2V ist, zumindest war das, glaube ich, im letzten Vorstand. Das muss ich dann gleich noch im Muskelbett ausbessern, aber das ist kein Stress. Und der ist für heute entschuldigt, wie drin steht. Insofern erübrigt sich das mit den Glückwünschen, zumindest für diese Woche. Und wir gucken weiter nach Sachsen-Anhalt. Ist Mike Sandmüller da? Nicht der Fall zu sein. Schleswig-Holstein, die Kathi Jasper. Die scheint auch nicht drin zu sein, aber ich glaube, heute nah ab 9 Uhr wird die Fraktion SH wieder an dieser Stelle in diesem Kanal über den digitalen Kompass reden, wenn ich richtig im Kopf bin, oder? Ja. Genau, dann war das in 2 Wochen Sache. Dann steht es in meinem Kalender auch richtig drin. Das hatte ich vorher ganz vergessen, darauf hinzuweisen, aber wir haben ja so oder so einen Grund, uns heute zu beeilen, also ist es auch egal. So. Der Thüringer Vertreter, der Jan. Bitteschön, was gibt's denn? Er ist auch nicht da heute. Gut. Dann gehen wir nahtlos weiter zu den Themenbeauftragten. Der Monogramm für das Urheberrecht. Nicht da. Sozialpolitik, da steht aber was drin. Ich gebe an den Gernot. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Dankeschön. Erstmal ein herzliches Dankeschön auch an die Abstimmung, dass das BGE hier vorgesehen ist für die Themenwoche. Finde ich sehr schön. Dazu würde ich auch ganz gerne noch zum Jörg und auch noch für den Michael sagen, wir hatten das ja schon letztes Mal angesprochen beim letzten Treffen der AGBGE. Wir sollten jetzt auch zügig dieses kleine Team zusammenstellen, damit wir auch diese Themenwoche auch vernünftig vorbereiten können. Ich werde dazu nochmal euch anschreiben. Wir haben am 22. November, das ist ein Sonntag, hätten wir noch einmal eine offizielle Mumble-Sitzung innerhalb der AGBGE. Wenn wir das Thema da schon mal ansprechen könnten und ihr Zeit habt, wäre das schon mal ganz gut. Das mal so vorweg. Gut. Dann kommen wir mal zu dem, was ich berichten wollte. Erstmal, ich habe eine kleine Zusammenfassung erarbeitet. Wir Sozialpiraten hatten uns in 2 Mumble-Sitzungen getroffen und haben uns mit dem Wahlprogramm 2013 beschäftigt, Arbeit und Soziales, BGE. Und da habe ich mal eine kurze Zusammenfassung erstellt. Ich habe den Link auch da hineingepostet. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr das mal lesen. Was mir wichtig erscheint, wir haben einige Sachen auch aus dem Wahlprogramm von 2013 rausgenommen. Unter anderem waren wir uns einig, dass das Sockeleinkommen für das BGE nicht mehr zeitgemäß ist. Und dann gab es noch andere Sachen, wie zum Beispiel Common Sense. Das war so ein Teil, wo wir sagen, das geht ja auch in Wirtschaftsbereiche hinein und so weiter. Also da haben wir uns auch gesagt, dass wir das nicht mehr behandeln wollen. Müssen wir mal gucken, ob wir dann noch das mit anderen AGs zusammen machen. Eine andere Sache, das war Menschen mit Behinderung, war auch ein Thema im Wahlprogramm 2013. Das haben wir auch rausgenommen, weil wenn wir das behandeln, dann sollten wir das mit der AG Inklusion machen. Und dann haben wir uns auch schon über die Gliederung Gedanken gemacht. Da haben wir das schon mal ein paar Punkte zusammengestellt. Und wir treffen uns am nächsten Freitag wieder um 18 Uhr und arbeiten daran weiter. Eine kleine Anmerkung noch von mir. Wir haben ja morgen noch das Treffen Leinenlos. Es wird ja auch das Grundsatzprogramm sollte erarbeitet werden, beziehungsweise aktualisiert werden. Da haben wir Sozialpiraten ein kleines Problem, denn es gibt Einteilung im Grundsatzprogramm, was direkt mit Sozialpolitik zu tun hat. Da müsste man praktisch etwas Neues integrieren. Und deswegen finde ich, das, was wir momentan machen, das alte Wahlprogramm zu aktualisieren, ist für uns doch ein ganz wichtiger Punkt, damit wir auch entsprechende Sachen ins Grundsatzprogramm eintragen können. Gut, dann habe ich noch einen Punkt, den würde ich ganz gerne nochmal anschneiden. Wir hatten ja letztes Jahr die Weihnachtskartenaktion gestartet gegen Kinderarmut. Die Karten habe ich, also die Layout oder Druckvorlagen, die habe ich am 6.11. an den P-Shop geschickt. Aber leider sind die bislang noch nicht aufgelistet worden. Und ich finde das sehr bedauerlich, denn Weihnachten rückt nun immer näher. Und die Weihnachtsmärkte werden bald eröffnet werden. Und ich fände es doch gut, wenn Piraten da die Möglichkeit haben, diese Weihnachtskarten zu bestellen über den P-Shop und dann entweder über die Weihnachtsmärkte zu verteilen oder vielleicht sie auch als persönliche Weihnachtskarten zu verschicken. Ja, dann habe ich noch die ganzen Termine eingetragen und das war's von meiner Seite. Wenn Fragen sind, gerne bitte. Ja, ich habe nicht eine Frage, sondern erstmal einen Dank an dich, Gerno. Ich hatte eben vergessen, noch zu sagen, dass wir in Brandenburg am 2.12. ist Mittwoch Thema des Monats BGE haben werden. Und da ist Gerno sehr schnell und sehr bereitwillig dafür zur Verfügung gekommen, dass er eine Einführung ins BGE machen möchte. Dafür Dankeschön. Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön für diesen Vorschlag. Und ich freue mich schon darauf, am 2.12. genau um 21 Uhr. Und das Thema wird sein, was für euch alle sehr interessant sein wird, BGE und Piratenpartei. So, gibt's noch weitere Fragen? Das scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Wir gucken zur Gesundheitsbeauftragten. Wolfgang Trenner, ist der da? So, jetzt hätte ich ihn beinahe schon wieder vergessen. Der Alex Schnapper steht nämlich nochmal aus, den ziehe ich mal kurz spontan in die Mitte. Herr Kollege Schnapper. Ja, guten Abend an die Runde, auch aus Hessen in den Saarland. Glückwunsch zur Wahl und freue mich auf weitere zukünftige Zusammenarbeit. Dankeschön. Das hört sich fast schon an wie Gros Pro de Revision. 12 Punkte von Hessen gehen an. Nee, also ganz kurz, es ist nicht so viel passiert wirklich, außer dass ich auf Demos war oder auf Veranstaltungen gegen AfD, Neonazis und so weiter. Ich kann nur Leuten empfehlen, über die Arbeit nicht nur bei Pergave zu berichten und über eine Forschungssitzung, sondern auch zu verbloggen. Und weil plötzlich merkt man, wie, ja, also schon lustig, wie wichtig andere Parteien uns finden oder andere Anmelder auf einer Demonstration Angst vor einem haben, wenn man Kritik an einer Demonstration äußert, wo man ein Guerilla-Beam-Bild an die Wand werfen wollte mit Pegida AfD wegkuscheln, wegflauschen, meine ich, genau. Und ein Piratensymbol dran war. Und der Typ hat uns, hat mir zumindest gedroht, auch schriftlich und auch dem Landesvorstand, es würde Probleme geben. Wir lassen uns dadurch nicht beeindrucken. Im Gegenteil, ich freue mich eigentlich eher schon, weil die CDU Hessen hat es vor 2 Jahren auch versucht und ist kläglich gescheitert. Also offenbar treten wir in Wunden, wenn wir über Sachen schreiben, die nicht richtig laufen. Es ist leider erschreckend, dass sehr viele Stadtverordnete aus Fulda aus anderen Parteien, Linke und Grüne, mich angeschrieben haben, privat, die Angst vor dem Typen haben und Angst um die Demokratie oben haben und irgendwie jetzt die Rettung sehen innerhalb der Piratenpartei. Also völlig skurril, was da abgeht nebenbei, aber nun dessen. Kann man alles nachlesen, im Blog verlinkt, weiteres kommt noch. Wo ich mich jetzt drauf freue, ist, nächste Woche gibt es eine Diskussion, wo ich eingeladen worden bin mit dem Bundeskriminalamt in Frankfurt über Cybersecurity, Datenschutz und Terrorabwehr. Also das ist deswegen richtig heißt, weil die Veranstaltung seit über Monaten geplant wurde und ich glaube jetzt gerade aktuell eine so heiße Brisanz hat. Ich freue mich drauf. Und werde darüber dann auch berichten. Ansonsten alles weiter steht im Wiki, im Pad. Achso, genau, halt noch, genau. im Bericht oben, wo war's? Na, Anmerkungen von mir wegen diesen Umfragen. Wir hatten IT-Panne, die Festplattenprobleme und waren 10 Tage aus Gefecht und hatten erst kurz vorher vor ein paar Tage wieder Zugriff auf Lime-Survey, konnten daher die Mitglieder nicht befragen. Das ärgert uns immens. Ich hatte vergessen, genau, die Themenbeauftragten waren in Frankfurt, war eine nette Runde, auch beim Frühstück, beim Brunchen. War schön, dass ihr da wart. Wir freuen uns dann auch, genau, nächstes Jahr sind wir ja BPT Hessen. Und wir werden das Programm, Hessen ist ja bekannt dafür, Programme anders anzugehen als andere Landesverbände. Mal schauen, ob wir es schaffen, das Programm auf 7 Punkte zu kürzen. Nein, Scherz, Spaß. Over and out. Alright, Fragen an den Alex. Keine Fragen, aber Vorwarnung, die Saarländer kommen in einer großen Delegation. Er hat Delegation gesagt, er taubte die. Ihr seid, ich glaube, Saarländer sind, ich glaube, alle Saarländer sind so viel wie die Frankfurter zusammen. Nein, wir freuen uns. Kann schon sein, ja. So, kicken wir mal. Hier, Umwelt, Bernd Schreiner. Ihr scheint heute auch nicht da zu sein. Dann die Energiepolitik, der Michael Bernd, der ist da, denke ich doch. Ja, ich habe jetzt noch. Ich tue Dinge. Ich habe jetzt noch nichts eingetragen. Mir fehlt noch ein Link. Also zum einen war Energiepolitik jetzt in der letzten Zeit ja nicht das große Thema in den Medien. Da gab es ja leider ganz andere Schlagzeilen. Vielleicht ein kurzer Hinweis zu unserem Wirtschaftsminister, der ja auf Bürgerkosten, Steuerkosten, Stromkosten den Braunkohlekraftwerken, den alten Braunkohlekraftwerken 1,6 Milliarden geben will, damit sie dann vor sich hinstehen. Also diese Fördermaßnahme ist völlig daneben. Es geht um 1,6 Milliarden. Es geht um Kraftwerke, die eine Leistung von 2,7 Gigawatt haben. Da kann man sich jetzt wenig drunter vorstellen. Das müssten ungefähr 8% der Braunkohlemeiler sein. Das heißt, diese 8% Kraftwerke, für die kriegen die in Stromversorger, Stromerzeuger, unsere Energiekonzerne 1,6 Milliarden von den Bürgern. Wofür weiß man nicht so richtig. Es ist tituliert als Reservekraftwerke. Wenn man dann aber weiß, dass so ein Kraftwerk bis zu einer Woche braucht, bis es denn wirklich volle Leistung hat, vielleicht kriegt man es etwas schneller her, dann weiß man, dass man da auf Wetterlagen nicht reagieren kann, realistisch. Es heißt ja, dass man diese Reserve braucht, wenn dann Strom und Wind eben nicht ausreichend zur Verfügung steht. Aber die einzige technische Antwort, die Sinn macht, wären also Gaskraftwerke. Nun gut, das Ganze ist eine Fördermaßnahme für RWE und Co. Da gibt es auch einen guten Kommentar von der Claudia Kempfert vom DIW. Den habe ich jetzt noch gesucht, aber nicht gefunden. Wenn ich ihn noch finde, setze ich ihn gerne als Link rein. Soweit. Ich danke dir sehr. Gibt es noch Fragen an die Energiepolitik? Scheint nicht ganz der Fall zu sein. Ich gucke gerade mal kurz. Ich sehe, ich mache das heute so ein bisschen hin und her springen. Ich sehe gerade eben, dass jemand reingeschrieben hat im Pet-Chat, dass er für NRW was nachgetragen hat. Ich gucke noch mal kurz hoch, was das ist, damit es für die Aufzeichnung auch drin ist. Genau, wir haben 500, also wir, NRW hat beschlossen, 500 Euro für die Bürgermeisterwahl Glückstadt und 3.000 Euro Reisekostenbudget für Unterstützerunterschriftensammlung in Baden-Württemberg, RLP und Sachsen-Anhalt beschlossen. Das bedeutet, solltet ihr in NRW leben und nur wegen dem Geld nicht zum Unterstützerunterschriften sammeln gefahren wollen sein, tut es jetzt. Ihr bekommt Geld dafür. Also zurück. Und damit springen wir wieder nach unten. Heute ist wirklich Party zur Landwirtschaft. Ist die Birgit Pieplas heute da? Scheinbar nicht. Dann gucken wir weiter zur Asylpolitik. Da hat Leto was reingeschrieben. Ja, von mir gibt es eigentlich nicht viel Neues, leider Gottes. Ich bin immer noch zu eingespannt, um wirklich was zu machen. Deshalb auch der Aufruf, wenn irgendjemand Kapazitäten hat, mich bei Organisatorischem zu unterstützen, bitte melden. Wenn ihr wen wisst, ruhig weitersagen und am besten einfach auf Twitter anschreiben oder so. Und nur kurz zur Information, unsere Landtagsfraktion in NRW hatte vor kurzem eine Helferkonferenz gemacht, also einfach mal alle Ehrenamtlichen aus dem Bereich in den Landtag eingeladen und die haben jetzt die Protokolle veröffentlicht. Ich habe den Link ins Pad gepackt, vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Also das Format ist sicher auch weiter empfehlenswert. Sehr gut, ich danke dir sehr. Gibt es Fragen an Lito zum Thema Asylpolitik oder Hilfsangebote? Also eigentlich würde jetzt der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, ganz gut passen. Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien. Wollen wir das eben behandeln? Ja, die Idee ist eigentlich gar nicht, oder es macht eigentlich keinen Unterschied. Wir lassen mich noch kurz die letzten paar Leute durchfragen und dann sind wir eh schon an dem Punkt. Dann haben wir das schon durch und können dann müssen dann nicht noch gucken, dass wir das wiederum begrenzen, weil wir um 9 Uhr die folgende Sitzung haben. Deswegen macht es Sinn, da erst die Pflicht durchzuarbeiten. Also mache ich das jetzt noch möglichst schnell. Und zwar mache ich das jetzt hier mit meiner berühmt-berüchtigten Sammelabfrage, weil bei den folgenden Beauftragungen nämlich eh nichts drinsteht. Und zwar Kultur, Medien, Datenschutz, NSA-Skandal, Queer, Bildung, Forschung, Wissenschaft, freie Netze und Außen- und Sicherheitspolitik. Wer von denen ist da? Scheinbar keiner von diesen. Gut. Dann haben wir das an dieser Stelle schnell abgehandelt. Hinsicht auf unser noch kommendes Thema ist das auch alles andere als schlimm. Ich nochmal kurz von meiner Seite, der organisatorische Kram. Ich habe jetzt in Zeile 274, das wird gleich noch etwas runterrutschen, dieses neues Musterpad reingepostet. Es ist effektiv nicht viel geändert. Also ich habe das halt ein bisschen umgebaut, habe diese neue Tagesordnung eingepflegt, die wir beim letzten Mal beschlossen bzw. besprochen hatten. Es hat sich eigentlich nicht wirklich viel geändert. Ich habe ein paar Sachen eingepflegt, ich habe ein paar Sachen rausgenommen. Ich habe bei der Gelegenheit auch ein paar andere Sachen geändert, die mich länger schon gestört haben am Pad, die aber ihr nicht mal merken werdet. Das waren eher kosmetische Sachen. Jetzt ist die interessante Frage eigentlich eher, wie genau wollen wir mit diesem Pad jetzt verfahren, weil wir ja noch darüber diskutiert hatten, ein längerfristiges Pad zu machen. Oder wollen wir das einfach so machen, dass wir das Pad in Zukunft auch mit denselben Timestamps anlegen und dafür einfach immer das Pad von letzter Woche als Ausgangslage rüber kopieren? Weil ich meine, dass das war, glaube ich, worauf wir uns verständigt hatten, oder? Wie viel mal da bitte wir auf die Sprünge, der auch da war? Ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher, welche Variante wir wollten. Ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, dass das ein Musterpad ist, das dann jeweils wöchentlich angepasst wird. Geoffrey, soweit mir bekannt ist, wolltest du das in die Vorlage dann einarbeiten? Ja, das hätte ich dann auch komplett ersetzt. Ich dachte nur, bevor ich die komplette bisherige Vorlage überschreibe, zeige ich nochmal kurz das Zwischenergebnis, auch wenn das nicht großartig anders ist. Erstens, weil Transparenz und zweitens, weil es ja dann irreversibel wäre, wenn ich das überschreibe und dann wäre es weg und wenn dann jemand was auffällt, was fehlt oder blöd ist, dann wäre es blöd. Also das Einpflegen mache ich jetzt dann sofort, sobald das quasi zur Kenntnisnahme dann quasi vorgelegt wurde, also jetzt. Ja, dann sag mir Bescheid, wann du soweit bist, weil im Augenblick ist ja für nächste Woche noch keins generiert und dann wird im C hier eingetragen. Ja, ich mache das jetzt gleich noch, sobald die Sitzung leer ist. Und dann machen wir das in Zukunft, aber von der Art und Weise, wie wir das Pad bestücken, aber trotzdem immer noch so, wie wir es bisher gemacht haben, dass wir für jede Woche ein neues Pad aus dem Muster heraus erstellen und die Themen sich dann einfach deswegen wiederholen, oder wie ist das? Weil ich fand nämlich letzte Woche die Idee eigentlich ganz gut, immer das Pad von der letzten Woche als Ausgang zu nehmen. Na gut, dann machen wir es jetzt erstmal einfach so weiter wie bisher mit dem neuen Musterpad, schauen, wie das läuft und über weitere Änderungen machen wir uns nochmal Gedanken. Nun gut, das wäre dieses und dann gebe ich jetzt an der Stelle weiter an den Michael Berndt, der ja noch was hatte zum Thema Flüchtlingspolitik, was dann auch wirklich das mit der Politik wäre. Gut, Michael, ich gebe dann erstmal an dich ab und halte mich vor dem zurück. Ja, ganz kurz. Ich habe das gestern Abend ja auch schon thematisiert. Ich war letzten Freitag auf einer Veranstaltung hier im Landkreis zur aktuellen Flüchtlingssituation bei uns, auch technisch, wie es hier in der Region abläuft. Und ein Landkreismitarbeiter hat dann auf das Problem aufmerksam gemacht, dass Flüchtlingsfamilien auf der Flucht auseinandergerissen werden. Wohl relativ viele, denen das passiert, auf dem Weg nach Deutschland, aber auch in Deutschland, wenn sie denn verteilt werden, bevor sie registriert werden. Das scheint ein gewisses Problem zu sein. So, jetzt ist die Frage, wie kann man diese Familien wieder zusammenführen? Er sagt, die Die Flüchtlinge benutzen fast ausschließlich WhatsApp, weil es eben kostenlos ist. Besitzen ja alle ein Smartphone oder haben zumindest Zugang zu einem Smartphone. Und wir haben dann gestern Abend schon kurz drüber gesprochen und ich habe dann mit Roland Lichti und Jonathan Benedikt noch eine Stunde hinten rangehängt. Wir haben uns unterhalten, was man da denn als Piratenpartei, wenn man das jetzt als Projekt auffasst und verfolgt, einmal technisch leisten kann. Es gibt schon vom Roten Kreuz ein entsprechendes Forum. Das scheint aber nicht ausreichend zu sein, wird auch relativ wenig genutzt. Ich will gar nicht so sehr in die technischen Details jetzt gehen, ist auch nicht ganz mein Thema. Also es sieht so aus, als wenn die Piratenpartei hier sehr gut unterstützen könnte. Und es war gestern eben spontan das Hilfsangebot von den beiden, die gesagt haben, wir können das technisch begleiten. Zum einen fehlt aber noch ein Dritter, und zwar ein Webdesigner, weil man kann jetzt mit WhatsApp direkt nicht zusammenarbeiten aus rechtlichen Gründen, muss eine Plattform aufsetzen. Da wird also zum einen noch ein Webdesigner gesucht, gewünscht, der sich da vielleicht mit einklinken kann. Ansonsten hat es einmal diese technische Dimension, dass man versuchen kann, hier eine hilfreiche Plattform aufzubauen. Es hat aber natürlich auch einen politischen Aspekt. Und das würde ich auch gerne mit dem BUFO da nochmal diskutieren oder sollte einfach gemeinsam diskutiert werden. Denn letztlich ist in dem Bereich ja das DRK schon tätig, wenn auch anscheinend technisch sehr unzureichend. Und da müsste man sich überlegen, wie man damit umgeht. Also nicht, dass die Piraten jetzt dann gescholten werden, dass sie einfach hier ein Konkurrenzprodukt anbieten in dieser Fragestellung. Also sollte man im Vorfeld, denke ich, gemeinsam drüber reden. Ist jetzt auch an dich, Astrid. Es wäre schön, wenn ihr das nächsten Donnerstag vielleicht schon mal kurz intern besprechen könnt. Du warst ja gestern auch dabei. Hinweis an Leonie auch. Wir haben uns verabredet auf Donnerstag 18 Uhr im Mumble im Raum der AG Asyl-Migrationspolitik, dass man sich zum einen technisch dann nochmal unterhält. Und ich habe generell auch die Frage, oder auch darüber sollte man diskutieren, dass zum einen der BUFO zumindest in die Diskussion ja jetzt mit eingebunden werden sollte aus meiner Sicht, aber eigentlich auch die Fraktion. Und die NRW-Fraktion ist ja in diesem Themenfeld auch sehr aktiv. Also es macht eigentlich Sinn, dass man sich da bald mal nochmal zusammensetzt und ja so eine Grundkonzeption bespricht, wie man auch politisch damit umgehen will, nicht nur technisch. Soweit erstmal. Ich weiß nicht, von technischer Seite, wie weit ihr da seid oder so, wenn du WhatsApp ansprichst, aus datenschutzrechtlicher Sicht natürlich extrem bedenklich. Andererseits würde ich dir empfehlen, Hocker zu verwenden. Unter anderem auch deswegen, da sie von ehemaligen Piraten entwickelt worden ist. Vielleicht kontaktiert ihr die mal. Das ist die Firma von Pavel Meyer, glaube ich zumindest. Vielleicht könnt ihr euch da helfen, auch bezüglich Weiterentwicklung, Fortführung oder was ihr auch da machen wollt. Ich habe es nicht ganz verstanden, was ihr machen wollt, aber immer mehr Leute verwenden Hocker, also anstatt WhatsApp. Gerade aus hörsicherer Diskussionen, die ich bei mit verschiedenen Leuten aus der Flüchtlingsarbeit gesprochen habe. Hocker wird gerade intensiv beworben in Frankfurt an Sachen, gerade weil sie auch diese Chat-Funktion haben in der Nähe, ja, das heißt über Location-Based-Dienste. Aber das ist eine weitere Tool-Diskussion und sonst vernetz dich einfach mit den Leuten, die da was machen können. Also ich muss ganz kurz da antworten. Ich bin technisch da völlig der falsche Ansprechpartner, weil ich habe eigentlich null Ahnung in der Richtung. So, und was wir vorhaben, was wir gestern andiskutiert haben, ist relativ einfach. Ein Flüchtling, der seinen Bruder zum Beispiel sucht, dem wird die Möglichkeit gegeben, ein Bild auf eine Plattform zu stellen, vielleicht noch eine Zusatzinformation Und das spricht sich unter den Flüchtlingen natürlich sehr schnell rum. Das kann auch verbreitet werden über Organisationen. Das heißt, wer jemanden sucht, kann dann anhand des Bildes, so ist es im Moment angedacht, auch suchen. Da gibt es eben auch eine entsprechende Plattform schon beim DRK. Aber das soll technisch noch besser gemacht werden. Wir sind da noch nicht sehr weit. Also wie gesagt, der Roland und Jonathan, die überlegen sich schon einen technischen Ansatz. Nochmal, es fehlt aus deren Sicht auch ein Webdesigner, der eben entsprechenden Internetauftritt bearbeiten kann. Vielleicht kennt ihr jemanden, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Und ja, jetzt Leonie, du gerne. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr was in dem Themenbereich macht. Und ich habe auch bei der letzten Mumble-Runde schon so ein bisschen reingehört. Ja, bei WhatsApp dachte ich erst, wenn die eh schon WhatsApp nutzen oder so, dann haben sie sich ja im Prinzip schon. Aber was ihr da erzählt hattet, das klang ja noch mal ein bisschen anders oder offener. Da erinnere ich mich an ganz nette Ideen Richtung was Tinder-ähnliches oder so, also von dem Prinzip her. Was mir durch den Kopf ging danach, es gab ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Refugee-Hackathon, wo es verschiedene Projekte rund um Geflüchtete und technische Unterstützung ging, also wie man denen irgendwie helfen kann als Mensch, der was kann in dem Bereich. Da gibt's wohl auch Projekte zu dem Thema Familienzusammenführung oder Leute finden. Habt ihr euch die schon mal angeschaut oder kennt ihr die? Also ich habe ja im Chat gestern nur die Links reingestellt vom DRK, auch vom internationalen DRK, die da ja aktiv sind. Im Detail bin ich nicht drin und meine Bitte wäre auch, dass du nach Möglichkeit Donnerstag 18 Uhr mit dazukommst, ohnehin das begleitest, weil es ja, wenn es irgend geht, eben, weil es ja auch dein Bereich ist. Vielleicht kriegst du aus NRW ja auch noch Unterstützung. Ich wollte eigentlich gerne dieses Problem, was offensichtlich ein Problem ist und wo technische Unterstützung der Piraten, glaube ich, auch sehr gut wirken kann, wollte das eigentlich in die Partei tragen, weil technisch kann ich da nichts beitragen. Ich kann im Umfeld vielleicht das eine oder andere besorgen. Zumindest auf kommunaler Ebene habe ich hier gute Zugänge und das müsste man aber dann im Weiteren besprechen. Ja, ich kann noch nicht versprechen, dass ich es schaffe. Ich weiß noch nicht, ob ich da rechtzeitig raus, aber ich gebe es auf jeden Fall auch in NRW weiter und ja, wenn ich es einrichten kann, bin ich auch dabei. Ich habe noch folgende Frage. Ich hatte dich am Samstag angemailt. Hast du die Mail bekommen oder war die E-Mail-Adresse umgeschickt? Ich glaube, von dir hatte ich die bekommen. Ich habe hier an dem Rechner gerade auch mein Mailprogramm nicht drauf. Das ist hier technisch auch noch alles etwas konfus. Ja, aber über die E-Mail-Adresse können wir weiter kommunizieren. Ja, also die mit vollem Namen. Ich glaube, beim Nick hatte ich es jetzt ein paar Mal, dass das nicht weitergeleitet wurde. Also das ist eigentlich eine Weiterleitung auf die lange NRW-Adresse dann. Aber die sollte eigentlich funktionieren. Okay. Gut, also wie gesagt, ich fände es gut, wenn der BUFO sich an der Diskussion mit beteiligt. Aus meiner Sicht sollte das auch sein, weil es eben eine politische Dimension ja auch bekommt. Vielleicht kann einer von euch Donnerstag 18 Uhr auch dazu kommen. Stefan hatte ich kurz angemailt, aber noch keine Antwort bekommen. Ich wollte auch noch ein paar Hinweise geben. Ansonsten habe ich noch ein Thema für Patrick Bayer. Oder Solzken, wenn ich noch 2 Minuten dann kriege. Ja, einmal kurz noch dazwischen. Schreibt man nicht die Leute direkt an, sondern tatsächlich an Vorstand@, weil dann haben wir es auf jeden Fall so, dass wir alle drauf Zugriff haben. Gut, aber der BUFO hat ja nun mitbekommen, dass hier ein Projekt in der Anfangsphase ist, dass er dann auch politisch behandelt werden muss. Insofern seid ihr ja informiert und wäre aus meiner Sicht schön und wichtig, wenn ihr uns unterstützt. Michael, ich würde mit sowas nie einfach rechnen. Ganz einfach, weil wir auch alle miteinander zu viele Bälle in der Luft haben. Also schreib's ruhig. Ich werde es nicht können. Von daher schreib's ruhig an die Vorstand@. Ne, dann kann ich das auf jeden Fall noch durchtrommeln. Gibt's da schon ein Pad für den Donnerstag? Nein. Kann ich dann aber anlegen, zumindest aus unserer Energieschiene, aber vielleicht kannst du da auch ein Pad anlegen. Wie gesagt, wir haben uns gestern nur eine Stunde technisch ein bisschen ausgetauscht. Wir müssen uns da ja auch noch das konzeptionell noch genauer überlegen, weil das ja auch eine wichtige Datenschutzkomponente hat. Die Leute sollen sich natürlich eine Möglichkeit haben, sich zu finden, möglichst einfach, aber sowas kann und darf aber nicht missbraucht werden. Ja, genau, dass man auch solche Rahmenfragen schon mal festhalten kann. Ich lege mal eins an und poste das gleich ins Sitzungspad hier. Ja, schön. So, ich mache mal kurz das mit dem Zeitdurchsagen. In 3 Minuten wird hier die Fraktion Schleswig-Holstein einfallen und diesen Kanal für sich übernehmen. Dementsprechend nicht, dass ich euch abwürgen möchte, aber nur als kleinen Hinweis. Ich sehe ich habe ja gehört, dass ihr langsam den kreativen Teil beendet habt, um zum terminlichen Teil zu kommen. Deswegen frage ich jetzt einfach mal, ob es noch weitere Wortbeiträge und Ähnliches dazu gibt. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bin ich mal so frei und beende an dieser Stelle zumindest schon mal die offizielle Sitzung. Falls jetzt jemandem noch was einfällt, könnt ihr natürlich noch weiterreden. Ich muss jetzt allerdings noch woanders hin, deswegen bin ich ganz froh, dass wir um 20.57 Uhr die Sitzung schließen können. Ja, ich muss auch woanders hin, nämlich dringend ins Bett und meine Erkältung auskurieren. Ich danke euch allen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bin dann mal weg. Dem schließe ich mich an und wir hören uns dann am Dienstag wieder. Ich freue mich. Ganz fix der Hinweis, das Pad steht in Zeile 267 im Pad und auch im Chat. Michael, wenn ihr schon irgendwas von letztem Mal habt, kannst ja reinschreiben oder eine kurze Einführung, Einleitung oder so, dann kann man das direkt auch mitbewerben. Ja, okay. Michael, du hast noch irgendwas, du hast noch 2 Minuten. Ganz kurz ist mir zugetragen worden, gestern im Fokus einen Bericht über eine Technik, dass in Fernseh-TV-Spots mit Ultraschall gearbeitet werden soll. Das heißt, wenn ich Fernseh gucke, dann gibt es während des Fernsehprogramms ein Ultraschallsignal, das vom Smartphone, Tablet aufgegriffen werden kann. Hintergrund ist der, man will dann gucken über die Geräte, die man als moderner Mensch denn noch dabei hat, Smartphone, Tablet, PC an und so weiter, wie man auf Werbespots reagiert. Hat Focus gestern ziemlich einen Bericht, einen großen Bericht geschrieben. Ich habe da 2 weiterführende Links mir dann auch rausgesucht. Würde ich gerne nochmal ins Pad reinstellen, weil ist natürlich ein klassisches Thema. Und ich weiß nicht, ob Patrick das schon mitbekommen hat. Sollte man sich zumindest kurz auseinandersetzen aus meiner Sicht. Okay, wenn ist das Pad hier, das C aktuell? Ich bin gerade im Pad nicht drin. Ich danke dir für den Hinweis. Ich weiß nicht, ob Patrick das jetzt so schon im Blick hatte. Und ich werde das auch dementsprechend weiterleiten. Und vor allem involvieren werde ich unseren neuen Referenten der Fraktion für Digitales und Medien, an den ich das dann vielleicht ein wenig weiterreichen kann, erstmal auch, oder den werde ich auf jeden Fall auch mit in Kenntnis setzen. Das ist der Daniel, aber ich hole mir dann die Links gleich aus dem Pad und dann gebe ich das gerne weiter und entsprechend auch, dass du irgendwie nochmal eine Rückmeldung diesbezüglich bekommst, das werde ich so dann auch mal initiieren. Also ich stelle dann die 3 Links in das nochmal rein unter Datenschutz. Dem Beauftragter Datenschutz, ist das recht? Jo, das ist recht. Ist der Geoffrey noch da? Hallo Patrick! Gerade noch, wart ihr mit? Kann ich mich darauf verlassen, dass der Pet-Link so immer von der Struktur her ist und ich das Datum gegebenenfalls entsprechend einfach nur anpassen muss und dann im neuen Pet bin? Du meinst vom Team Polgef-Pet ja, jetzt und mit dem neuen? Ja. Perfekt. Patrick, wo der Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.